Anlässlich des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli stellten die britische Suizidologie-Studentengruppe, die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das britische Solidaritätskomitee für den Frieden und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel im gemeinsamen Namen einen Beitrag ins Internet. Im Beitrag wurde hervorgehoben, es sei die dringlichste Forderung der Gegenwart, auf der koreanischen Halbinsel den Krieg zu verhindern und die Wiedervereinigung zu verwirklichen. Die fortschrittlichen Völker der Welt sollen die Bewegung der Koreaner für die Wiedervereinigung des Heimatlandes unterstützen und den Kampf gegen die feindselige Deepwater-Politik der USA im Weltmaßstab erweitern.